Das Leben bekommt ein jeder geschenkt, seine Freiheit aber muss man erkämpfen. Ein jeder erfährt und führt den Kampf um seine Freiheit anders. Dies ist unser Land, es liegt in unserer Hand, wir sollen die Zukunft stellen. In seine perversen Geschlechter niemals gibt euch das Recht, unser Land zu zerstören und zu peinigen, und niemals lassen wir uns beleidigen. Denn wir sind deutsch, die Neigung zum Extremen, und niemals werden wir uns Feinde ernehmen. Waffe in der Hand.